Passen Sie auf. Sie fahren durch die düstere Gegend, drehen am Radio und plötzlich und unerwartet hören Sie folgendes Lied. Vor lauter Schreck setzen Sie Ihre Karre gegen den Südflügel des Ayers Rock. Highway to Hell. Rats did he had gone with an audience, you know, he go away, and the audience go away, you know, and he go away, and they go away, you know, and he had all of that. Dieses Dreh- bzw. Suchgeräusch des Autoradios gibt es übrigens nicht mehr. Auch Autoradios sind inzwischen alle digitalisiert. Mist. You know, and you sort of build it up, so you get like... Da ist diese wunderbare Szene, in der Amelie Fried, damals noch bayerischer Rundfunk und naiv, wie sie eben war, ein Interview mit ihnen macht. Mit Angus und Malcolm Young und Bon Scott und die drei Gläser und Dosen vor sich haben. No, I wouldn't say that, no. Also er würde nicht sagen, dass Lautstärke eine Qualität ist. Voll mit Fusel. Darum geht's ja. AC/DC, Alternating Current, Direct Current, Wechselstrom, Gleichstrom, Rot ist Schwarz und Plus ist Minus und zwischen den vier Buchstaben, genau in der Mitte, ein stilisierter Blitz. Es gibt AC/DC-Tage in irgendwelchen obskuren Internetforen und Kommerzradios. Es gibt Fans auf fast der ganzen Welt, die diese Musik wirklich mögen. Klaus Meine von den Scorpions aus Hannover hat mit Bon Scott gefrühstückt, was Meine nicht daran hinderte, weiterzumachen und die halbhohen Turnschuhe mit AC/DC-Logo sehen aus, wie halbhohe Turnschuhe mit AC/DC-Logo nun mal aussehen. Oh, you haven't? No, good place. Oh, let me tell you about Great Young. Oh, no, that's not. Carry on. Right, keep going. Okay. Wie soll man eine Band bezeichnen, deren Gitarrist auf der Bühne in Schuluniform rumläuft? Kindisch? Oder lieber infantil. Cliff Williams, der Bassist, könnte gut und gerne mal zum Friseur. Brian Johnson, der Sänger, ist sogar noch älter als erwähnter Klaus Meine. Es ist zum Heulen. Die Renaissance dieser Musikrichtung in diesen Tagen. For some time it seemed that heavy metal or hard rock was a bit out. Das werden sie tun, die AC/DC-Konzertbesucher. Heulen, kreischen, juchzen, jauchzen, brüllen, jubeln. Vor Freude, vor Lärm, vor unergründlicher Ekstase, vor Enthusiasmus, Rausch und Entzücken. Einen Echo hat die Band neulich ebenfalls bekommen. Bester Rock-Heavy-Metal international. Die Kastelroter Spatzen bekamen einen für beste volkstümliche Musik. Vielleicht sind die Australier und die Südtiroler ja gar nicht so weit voneinander weg.